Sag mal, Stefan, ist das da hinten nicht Onkel Jürgen? Da steht der Bürger Lars Dietrich. Und der Stefan, der steht da. Ja, ein Fahrrad. Ein Mädchen. Onkel Jürgen, mach sie klar. Sommerabend über blühendem Land. Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand bei jedem Wagen, der vorüber fuhr, hob ich den Daumen. Auf meinem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauch keine reichen Daunen. Alleine. Hey, oh. Etwas später lag hier Dreirad im Gras und so kam es, dass sie die Zeit vergaß. Mit der Gitarre hab ich ihr erzählt von meinem Leben. Go Jürgen, go Jürgen, go Jürgen. Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel. Mein Weg ist noch weit, doch ich lachte und sprach, ich hab dir noch viel zu geben. Fällt ein Horn, schwellt dann ab ins Zelt und abgeprellt. Kält die Sonne warm, fällt der Regen oder Jingle Bell. Stellt man sich ein Bett aus Feld, dann nennt man das ein Feldbett. Komplett für wenig Geld hast du dann ein Bett im Kornfeld. Ein Fahrrad, ein Mädchen, Onkel Jürgen, mach sie klar. Auf dem Feld aus Korn und Weizen, Onkel, die Onkel Jürgen, wunderbar. Weiter, weiter steht der Benner, fällt ein Schalter. Hoppe, hoppe, Reiter. Ein Bett im Kornfeld. Alleine.